Ich fühl mich frei, mein Smartphone ist weg. Jeder Tag wird genutzt, guck, ich schlaf nur bis 6. Meine Kleine ist schon 1, die Geschäfte laufen gut. Dieser Rap ist mein Beruf, ich rapp Texte in einem Zug, Digga. Hör mir zu, komm, ich zeig dir, wie es läuft. Dieses Spiegelbild ist stolz auf die Fans und den Erfolg. Und der Stadt läuft mein Schwanz, Mann, ich kack auf die Bank. Weil ich trau keiner Sau, hab den Batzen am Mann. Viele Krisen und Pleiten, die ganze Welt tickt aus. Mir egal, ich mach die Chips auf und fink raus. Hab es versucht mit deinem Ausbildungsplatz, doch ich klaute da was und verbaute mir das. Hauptschule abgeschlossen, 3,6, hatte 11 Jahre Schule, aber kein Respekt. Und ich scheiß aufs Gesetz, guck, ich mach meine Regeln. Guck, das ist mein Leben und ich bin dagegen, weil ich spiele hier nicht mit. Meine Füße auf dem Tisch und ich lass nicht mit mir reden. Sieh im Spiegel mein Gesicht, gebe wieder keinen Fick, yeah, yeah. Ich bin dagegen. Guck, ich spiele hier nicht mit, meine Füße auf dem Tisch und ich lass mich nicht belehren. Ich bin dagegen, dagegen. Hey! Und das geht da rein, da raus, Digga, Tag ein, Tag aus. Und das geht da rein, da raus, Digga, Tag ein, Tag aus. Ich fühl mich frei, keine Gitter vorm Fenster. Dichter und Denker, richtiger Gangster. Haftzeit hat meine Sicht nicht verändert. Ich zähle Scheine, du sitzt in der Mensa. Smiley für dich, Digga, rede nicht rum. Ich bring's auf den Punkt, gegen den Strom. Alles auf die eine Karte ist ne Option. 100% für ein Leben auf Rom. Aus der Reso-Programme und Vermittlungsgespräche. Ich geh aufs Ganze und drück's bis zum Limit. 14 Mille Staatsschulden, 5 Euro Raten. Ihr könnt auf die Bank gucken. Ich nichts zum Zahlen, Bargeldtransfer, dieser Gaso will mehr. Der Plan ist nicht schwer, hab ich gerade erklärt. Niemand quatscht rein, weil ich Herr über mein Leben bin. Stoß ich auf Gegenwind, denn ich bin dagegen, weil ich spiele hier nicht mit. Meine Füße auf dem Tisch und ich lass nicht mit mir reden. Sieh im Spiegel mein Gesicht, gebe wieder keinen Fick, yeah, yeah. Ich bin dagegen. Guck, ich spiele hier nicht mit. Meine Füße auf dem Tisch und ich lass mich nicht belehren. Ich bin dagegen, dagegen. Hey! Und das geht da rein, da raus, Digga, Tag ein, Tag aus. Und das geht da rein, da raus, Digga, Tag ein, Tag aus.